Kundgabennummer 3569 vom 6.10.1945. Glaubenskampf. Kommen des Herrn. Wer sich zur Kirche Christi bekennet, der wird angefeindet werden von der Welt. Und sein Los auf Erden wird ein schweres sein. Doch nur von kurzer Dauer, denn so wie die Not untragbar erscheint, errettet Gott die Seinen, und alle Not hat ein Ende. Und Gott weiset immer wieder die Gläubigen auf das Ende hin, auf dass sie standhalten dem Ansturm von außen, auf dass sie treulich ausharren, bis Gott sie erlöset. Er setzet sie lange zuvor schon in Kenntnis, wie der Satan wüten wird, und er verheißet ihnen seinen Schutz, auf dass sie die Wahrheit seines Wortes erkennen und stark bleiben im Widerstand. Und so die Gläubigen am Verlauf des Weltgeschehens, am Verlauf des Glaubenskampfes und der brutalen Gesinnung der irdischen Machthaber die Wahrheit des göttlichen Wortes erkennen, werden sie sein Wort desto eifriger verteidigen, weil ihr Glaube immer tiefer wird und menschliche Maßnahmen ihn nicht zu erschüttern vermögen. Und sie werden Kraft empfangen von Gott, ihrem Willen und ihrem Glauben gemäß. Und also die schwere Zeit durchhalten, denn Gott lässet nicht untergehen, die ihm treu bleiben wollen. Es sei denn, er holet noch vor dem Ende dieser Erde in sein Reich, dessen leibliches Ende göttlicher Bestimmung gemäß gekommen ist. Doch er benötigt starke Vertreter der Kirche Christi auf Erden in der Endzeit, auf dass sich die Scheidung der Geister vollziehen kann. Er benötigt Menschen, die sein Wort verkünden und den Ungläubigen die Liebelehre Christi predigen. Und dies ohne Furcht und Scheu, auf dass die Ungläubigen die Kraft des Glaubens erkennen sollen und noch einmal aufgerüttelt werden aus ihrer Lethargie des Geistes, auf dass sie noch in letzter Stunde sich besinnen und den Weg zu Christus betreten können, der allein ihnen Rettung bringen kann, der allein sie erlösen kann, indem er ihren Willen stärkt, vom Bösen sich loszuwinden und Gott zuzustreben. Es sind die letzten Gnadenmittel, dass die ungläubigen Menschen sichtbar hingewiesen werden auf die Kraft des Glaubens. Doch genützt wird sie nur sehr wenig, weil die Menschheit verstrickt ist in die Fangnetze des Satans, weil sie im Übermaß der Welt huldigt und ihn über schäumenden Lebensgenuss das Ziel ihres Lebens sieht. Und darum steht das Ende nahe bevor. Und daran ist es zu erkennen, dass gegen den Glauben in einer Weise vorgegangen wird, die wahrhaft teuflisch genannt werden kann. Dann sollen sich die Bekenner Christi zusammenschließen und gemeinsam der Hilfe und des Kommens des Herrn harren. Denn dann kann jeder Tag und jede Stunde die letzte sein, weil die irdische Not eine Höhe erreicht, die Gottes unmittelbares Erscheinen bedingt, auf das sich die Verheißungen erfüllen, die Gott durch sein Wort den Menschen gegeben hat, dass er die Seinen erretten wird aus größter Not. Amen.